Radio Korax. Aufstehen. Hinlegen. Radio Korax hören. Das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Gerade lief noch die Korax Morgenmusik und jetzt hört ihr das Morgenmagazin der Freien Radios. Heute von und auf Radio Korax auf der 95,9. Zu hören auch bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg auf DAB+, sowie auf UKW in Berlin auf der 88,4 und in Potsdam auf der 90,7. Bei Radio Blau in Leipzig, beim Kodo Radio in Dresden, für ganz Sachsen online beim Rundfunkkombinat, bei Radio Swupfort in Frankfurt oder auf DAB+, bei Radio Unerhört Marburg auf der 90,1 und auf DAB Plus oder im Livestream und beim Freien Radio Stuttgart auf der 99,2. Grüße gehen raus. Am Mikro für euch heute Gunnar. In der ersten Stunde des Morgenmagazins hören wir heute einen Beitrag von Vicky aus der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax. Stottern und mentale Gesundheit, welche Gefühle und Gedanken belasten stotternde Personen häufig und welche Möglichkeiten zum Umgang mit dem Stottern und den möglichen mentalen Folgen gibt es? In Stunde Nummer 2 erhaltet ihr einige Veranstaltungshinweise und gegen 8.35 Uhr spreche ich dann hier live mit einer Person von der neuen linken Initiative Besetzung gegen Antisemitismus an der Technischen Universität TU Berlin. Die Aktivisti haben jüngst ein Gebäude an der TU besetzt, um gegen Antisemitismus zu protestieren und erheben Vorwürfe gegen den Allgemeinen Studierendenausschuss an der Uni. Um 9 Uhr hört ihr dann hier wie jeden Donnerstag das Magazin im Magazin der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax, die Antifa-Nachrichten. Und gegen 9.30 Uhr spreche ich dann hier schließlich noch mit Thorsten Hahnl von Halle gegen Rechts, Bündnis für Zivilcourage. Der Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel der Partei Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen-Anhalt berichtete am Samstag beim Protest gegen die rechte Buchmesse in Halle von einem Faustschlag der Begleitperson einer neurechten Influencerin gegen ihn. Wir reden dann darüber, was es damit auf sich hat und welche Entwicklungen es in der Zwischenzeit noch gab. Und im Anschluss gibt es noch einmal ein paar weitere Veranstaltungshinweise. Seid gespannt. Und bevor wir jetzt gleich zu den Nachrichten kommen, kommen wir jetzt erst einmal musikalisch gut in den Morgen. Der darf natürlich auch gerne pur sein. Placebo mit Pure Morning. Which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need, a friend indeed. A friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test, and we will never sever. Days dawning, skins crawling. Days dawning, skins crawling. Days dawning. A friend in need, a friend indeed. A friend who'll tease is better. Our thoughts compressed, which makes us blessed and makes for stormy weather. A friend in need's a friend indeed. A friend who bleeds is better. My friend confessed she passed the test and we will never sever. Hier die Nachrichten für den Donnerstag, den 13. November 2025. Freigegebene E-Mails legen nahe, dass der autoritäre US-Präsident Donald Trump von den Taten des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gewusst haben könnte. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ. Unter den von den US-DemokratInnen veröffentlichten E-Mails befindet sich eine Nachricht, in der Epstein gegenüber seiner damaligen Komplizin Ghislaine Maxwell schrieb, dass Trump von den Opfern gewusst habe. Laut DemokratInnen gehe daraus auch hervor, dass Trump mehrere Stunden im Haus von Epstein verbracht habe, während eines der Missbrauchsopfer anwesend war. Das Weiße Haus wies die Vorwürfe zurück und sprach von Verleumdung gegenüber dem autoritären US-Präsidenten Donald Trump. Wie Politico zudem meldete, soll Epstein in einer Mail geprahlt haben, die russische Regierung über Trump beraten zu haben. Laut verschiedenen Berichten sollen mittlerweile genug Stimmen für eine Petition des US-Kongresses zusammengekommen sein, darunter auch von Abgeordneten der Partei der RepublikanerInnen, die das US-Justizministerium zur Veröffentlichung von Ermittlungsakten im Epstein-Fall verpflichten soll. Trump und Epstein waren in den 90ern bis mindestens in die frühen 2000er Jahre befreundet. Der Sexualstraftäter Epstein wurde 2019 erhängt in seiner Gefängniszelle aufgefunden. Römisch-katholische Bischöfe verurteilen Massendeportationen von ImmigrantInnen durch die US-Regierung. Das berichtet die New York Times. Die sogenannte besondere Botschaft sei auf der jährlichen Konferenz der katholischen Bischöfe in den USA erfolgt. Zum letzten Mal verabschiedete die Konferenz eine besondere Botschaft im Jahr 2013. Die nun getroffene Entscheidung sei fast einstimmig erfolgt mit 5 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen und über 200 Befürwortungen. Auf der Konferenz am Mittwoch formalisierten die Bischöfe zugleich auch ein Dokument, das für katholische Krankenhäuser geschlechtsangreifende Eingriffe untersage. Vor der Küste Libyens sind nach UN-Angaben mehr als 40 Menschen bei einem Bootsunglück ums Leben gekommen. Das berichtet Tagesschau.de. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration, IOM, werden 42 der insgesamt 49 Insassen des Schlauchbootes noch vermisst. Die IOM geht davon aus, dass die Vermissten nicht mehr lebend gerettet werden können. 7 Menschen seien gerettet worden, nachdem sie offenbar tagelang im Meer trieben. Erst 5 Tage nach dem Kentern des Bootes hätten libysche Behörden mit einem Rettungseinsatz begonnen und die Überlebenden dabei geborgen. Unklar sei bislang, weshalb der Einsatz so spät begann. Währenddessen kündigte die Organisation Ärzte ohne Grenzen an, ihre Rettungseinsätze im zentralen Mittelmeer nach etwa einjähriger Unterbrechung wieder aufzunehmen. Algerien begnadigt den Schriftsteller Sansal nach einem Gnadengesuch aus Deutschland. Das berichtet Deutschlandfunk Kultur. Demnach sei Algeriens Präsident Abdelmadjid Tebboune einem Gnadengesuch von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aus humanitären Gründen gefolgt. Der 81-jährige Schriftsteller Boualem Sansal war Ende vergangenen Jahres in Algerien festgenommen worden, weil er in einem Interview die Ansicht vertreten hatte, die marokkanischen Staatsgrenzen seien während der französischen Kolonialzeit zugunsten Algeriens verschoben worden. Frankreichs Staatspräsident Macron nannte die Festnahme in der Vergangenheit reine Willkür. Vorherige Gesuche Frankreichs hatte der Präsident Algeriens abgelehnt. Macron bedankte sich für die Vermittlung durch Bundespräsident Steinmeier. 2011 war Sansal Preisträger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Laut Nachrichtenagentur Associated Foreign Press, AFP, ist er an Krebs erkrankt. Er soll nun in Deutschland behandelt werden. Union und SPD einigen sich beim Wehrdienst. Das meldet Tagesschau.de. Demnach sollen weitere Details zur Einigung am heutigen Vormittag bekannt gegeben werden. Die Einigung soll bei Beratungen von Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD mit VertreterInnen der Regierungskoalition erfolgt sein. Für 9 Uhr wurde eine öffentliche Pressekonferenz anberaumt. Vorher sollen zunächst die Fraktionen informiert werden. Laut einem Bericht der Bild-Zeitung solle das vereinbarte Modell die Musterung des jeweils kompletten Jahrgangs junger Männer vorsehen. Sollten sich in diesem Schritt nicht genügend wehrtaugliche Männer finden, so solle in einem zweiten Schritt ein Losverfahren zum Tragen kommen. Und hier noch einmal alle Nachrichten im Überblick. Freigegebene E-Mails legen nahe, dass der autoritäre US-Präsident Donald Trump von den Taten des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gewusst haben könnte. Römisch-katholische Bischöfe verurteilen Massendeportationen von ImmigrantInnen durch die US-Regierung. Vor der Küste Libyens sind nach UN-Angaben mehr als 40 Menschen bei einem Bootsunglück ums Leben gekommen. Algerien begnadigt den Schriftsteller Sansal nach einem Gnadengesuch aus Deutschland. Und Union und SPD einigen sich beim Wehrdienst. Young bad girls do it well. Live fast, die young bad girls do it well. Live fast, die young bad girls do it well. Live fast, die young bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming. If I blow you with a bang. Ah, suki suki, I'm coming in the Cherokee gasoline. There's steam on the window screen. Take it, take it. Wheels bouncing like a trampoline. When I get to where I'm going, gonna have you trembling. Live fast, die young, bad girls do it well. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm banging on the radio, yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing how to handle on it. My life, but I'm broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it. When I'm banging on the radio, chain hits my chest. When I'm banging on the dashboard, my chain hits my chest. When I'm banging, get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Going not to bitch, I'll see for a million. Accelerating fast, I could do this in a second. Looking in the rear view, swagging, going swell. Leaving boys behind, cause it's legal just to kill. Shift gear, automatic, damned if I do. Who is gonna stop me when I'm coming through? What we got left is just me and you. But if I go to bed, baby, can I take you? Get back, get down. Pull me closer if you think you can hang. Hands up, hands high. Don't go screaming if I blow you with a bang. Yeah. In der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax haben wir eine Moderatorin, die nicht so spricht, wie man es vielleicht von anderen ModeratorInnen kennt. Vicky stottert. Stottern ist eine Redeflussstörung, die im Fachjargon durch Wiederholungen, Dehnungen und Blocks gekennzeichnet ist. Sie betrifft rund 1% der Weltbevölkerung und tritt 5-mal häufiger bei Männern als bei Frauen auf. Das Stottern kann für Betroffene sehr belastend sein. Da das Thema Vicky selbst sehr nahe geht, war es ihr wichtig, über das Stottern im Allgemeinen und den Leidensdruck, der damit einhergeht, aufzuklären. Dafür hat sie mit 2 Sprach- und Sprechtherapeutinnen sowie 2 Betroffenen gesprochen. Welche Möglichkeiten es gibt, das Stottern zu verändern und welche Gefühle und Gedanken stotternde Personen häufig belasten, das hört ihr jetzt. Die Redeflussstörung Stottern ist vielen Menschen kein Begriff. Die meisten kennen das Stottern nur im Zusammenhang mit stressigen oder angsteinflößenden Situationen, wie bei Vorträgen oder schwierigen Gesprächen. Aber für rund 1% der Weltbevölkerung gehört das Stottern zu ihrem Alltag dazu, wobei 5-mal mehr Männer als Frauen betroffen sind. Es gibt einige bekannte Persönlichkeiten, die ebenfalls gestottert haben, wie Marilyn Monroe, Winston Churchill oder König George VI. Auch der bekannte britische Sänger Ed Sheeran hat in seiner Kindheit gestottert. Laut eigenen Angaben habe ihm die Musik dabei geholfen, das Stottern zu überwinden. Dennoch gibt es noch keine gesicherte Möglichkeit, das Stottern zu heilen. Vom Stottern betroffene Personen können nur lernen, damit umzugehen, auch mit Hilfe von Sprechtechniken. Laut dem Buch Wissen über das Stottern, aktuelle Informationen für Laien und angehende Fachleute von Ulrich Natke, trete das Stottern bei den meisten Betroffenen im Kleinkindalter auf, könne aber auch bei erwachsenen Personen durch einen Unfall oder traumatische Erlebnisse hervorgerufen werden. Bei vielen Personenfällen laufe sich das Stottern bis zum Beginn der Pubertät. Bei einigen bliebe es jedoch bis zum Erwachsenenalter fester Bestandteil des Sprechens. Auch wenn Stottern oftmals familiär gehäuft auftrete, werde lediglich die Veranlagung zum Stottern weitervererbt. Es werde davon ausgegangen, dass 80% des Stotterns vererbt und 20% auf Umwelteinflüsse zurückzuführen ist. Ich stottere selber seit meiner Kindheit. Früher hat es mich sehr belastet, nicht normal sprechen zu können. Man fällt immer auf, auch wenn man das manchmal gar nicht möchte. Häufig wollte ich etwas sagen, konnte es aber nicht. Entweder weil mir das Wort nicht über die Lippen kam oder weil ich irritierte Blicke von Außenstehenden vermeiden wollte. Sprechen ist für die allermeisten Menschen selbstverständlich. Für stotternde Personen ist es häufig ein Kampf um jedes Wort. Stottern kann eine massive psychische Belastung darstellen, welche häufig ungesehen bleibt. Mir persönlich hat es angehend sehr geholfen, mit anderen stotternden Personen ins Gespräch zu kommen. Dabei bin ich auf die Flow-Gruppe in Leipzig gestoßen. Flow ist eine Initiative, die versucht, stotternde Menschen in verschiedenen Städten deutschlandweit zusammenzubringen. Jonathan ist auch Teil der Flow-Gruppe in Leipzig. Er hat zunächst von seiner Kindheit berichtet und wie das Stottern diese beeinflusst hat. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, wann das Stottern begonnen hat. Also ich höre das immer von meiner Familie. Und das war wahrscheinlich irgendwann im Kindesalter, so wie es bei den meisten ist, bei denen es dann auch persistiert. Also ich hatte zum Beispiel das Gefühl, dass das Stottern hauptsächlich ab der weiterführenden Schulzeit erst eine Rolle gespielt hat. Und davor war es eigentlich gar kein Problem. Auf jeden Fall kann ich mich nicht irgendwie groß daran erinnern. Für wen es ein Problem war, war aber, glaube ich, wie meine Familie auf jeden Fall. Die haben viel darüber nachgedacht und wir überlegt, wie sie das in Anführungszeichen irgendwie verbessern könnten. Und aus diesem Grund war ich schon früh bei irgendwelchen Therapiesachen. Also ich habe auch Psychotherapie gemacht und solche Sachen, einfach nur, weil meine Familie, glaube ich, etwas hilflos war. Weiter habe ich Jonathan gefragt, in welchen Bereichen ihn das Stottern besonders einschränkt. Ich glaube, der Hauptaspekt, bei dem es irgendwie einschränkt, ist tatsächlich, also auf jeden Fall für mich gesprochen, aber da ich mich ja schon mit einigen weiteren Personen auch darüber unterhalten habe, da ist es vor allem der Beruf oder die Karriere oder die Uni oder was auch immer in diesem Bereich. Genau, ich finde, da spielt es auf jeden Fall in meinen Gedanken die größte Rolle, oder ich werde hier am stärksten dadurch eingeschränkt, habe ich das Gefühl. Beziehungsweise das Gefühl, nicht ausreichend teilhaben zu können. In mehr, ich sag mal, privateren Bereichen finde ich es viel variabler. Also da gibt es ja Bereiche, in denen das Stottern mich faktisch gar nicht stört oder es halt einfach existiert. Aber gleichzeitig denke ich schon darüber nach, ob ich jetzt auf zum Beispiel eine WG-Party gehen mag und da mich bei irgendwie 20 Personen vorstellen soll. Da denke ich tatsächlich inzwischen darüber nach, das ist auch nicht so lange so, aber ich glaube, früher habe ich es einfach durchgezogen und habe heute, denke ich darüber nach, ob ich gerade die Kraft dafür habe, dahin zu gehen, und sage das dann auch teilweise dann manchmal ab, aus diesem Grund auch. Und weil ich dann halt denke, ja, vielleicht habe ich halt die Kraft gerade nicht und es ist okay. Mit dem Stottern geht oftmals eine massive Kraftanstrengung einher. Im Grunde setze sich das Stottern aus den Primärsymptomen Wiederholungen, Dehnungen und Blocks zusammen. Wenn Kinder jedoch merken, dass sie anfangen zu stottern, sei ihr erster Impuls meist die Flucht, was sich unter anderem in mehr Kraft beim Sprechen äußern könne. Außerdem merken stotternde Personen bereits vorab, wenn sie beim nächsten Wort stottern müssen. Um dem Stotterereignis zu entgehen, werden genau diese Worte vermieden, indem Synonyme benutzt oder Füllwörter dazwischen geschoben werden. Diese beiden Verhaltensweisen sorgen im ersten Moment zwar für ein Gefühl der Kontrolle, können sich mit der Zeit allerdings verselbstständigen und zu Sekundärsymptomatiken entwickeln. Dann sei das Sprechen oftmals ein reiner Kraftakt. Und Betroffene empfinden durch das ständige Vermeiden immer mehr Scham und Angst, sowie ein Gefühl von Kontrollverlust, ein Teufelskreis. Darüber, wie anstrengend das Sprechen oftmals ist, habe ich auch mit Jonathan gesprochen. Auch wenn ihn das Sprechen jedenfalls anstrenge, stehe für ihn die psychische Belastung im Vordergrund. Er mache sich häufig Gedanken um seine Außenwirkung und habe auch oftmals das Gefühl, der erste Kontakt zu neuen Menschen werde sehr durch das Stottern dominiert. Diese mentale Belastung teilen auch andere Betroffene. Oftmals sind es Gefühle von Wut, Frustration, aber auch Trauer, die mit der Redeflussstörung einhergehen. Außerdem haben stotternde Personen häufig mit Stigmatisierung zu kämpfen. Viele Menschen haben aufgrund fehlender Aufklärung ein falsches Bild vom Stottern. Der stereotypische Stotterer, der in Serien oder Filmen dargestellt wird, ist meist unsicher, nervös und ungebildet. In unserem Gespräch erzählte mir Jonathan, welche Gefühle sein Stottern begleiten. Dabei spielt besonders das Gefühl der Inkompetenz für ihn eine große Rolle. Ich fühle mich nicht kompetent und ich bin irgendwie nicht fähig, Dinge zu tun. Das ist für mich tatsächlich das stärkste Gefühl. Und ich kompensiere das vor allem, indem ich mehr mache, indem ich probiere, besser zu werden, indem ich mich rein begebe, jetzt zum Beispiel in mein Forschungsfeld und da probiere einfach echt viel drauf zu haben. Das ist quasi irgendwie, ich habe meine Kompensationsstrategie. Allerdings ist das so ein blöder Kreislauf, weil ja natürlich, dann kommt irgendwie beispielsweise das nächste Gespräch und dann muss ich doch wieder stottern. Und dann habe ich quasi wieder das Gefühl, oh, ich bin nicht kompetent und ich muss mehr tun. Und dann ist das so ein dauerhafter Kreislauf, aus dem man natürlich auch nicht so gut rauskommt. Weil es halt eben so blöd nicht vorhersehbar ist. Also es kann irgendwie, der Tag kann echt okay sein und dann passiert irgendwie einmal was und ich krieg's nicht in Anführungszeichen unter Kontrolle und dann ist alles doof danach und das bräuchte auch nicht so zu sein, auf jeden Fall, aber dieses Gefühl, das nicht kontrollieren zu können, ist nicht schön, genau. Und das führt dann auf jeden Fall zu Unzufriedenheit und Frust. Diese negativen Gefühle und Glaubenssätze können verschiedene Ursachen haben. Oftmals gehen sie auf schlechte Erfahrungen zurück. Dann wird einem das Wort vorweggenommen, dann wird unterbrochen, belächelt oder nicht ernst genommen. Diese Erfahrungen brennen sich ein und können zu einer negativen Selbstwahrnehmung führen. Und auch wenn im Erwachsenenalter die allermeisten Menschen positiv auf das Stottern reagieren, braucht es einiges an Zeit und Energie, diese Glaubenssätze wieder aufzubrechen. Genau, und das ist ja das Paradoxe daran, dass ich eigentlich selten das so gefeedback bekommen habe oder also so rein rational gedacht, ich würde keine Promotion machen, wenn ich so unfähig wäre. Allein diese Art der Bestätigung könnte eigentlich irgendwie ausreichen, dass es nicht so schlimm um meine Kompetenz bestellt sein muss. Aber es ist trotzdem so präsent da und irgendwie habe ich auch gelernt, irgendwie festzustellen, dass es da einen deutlichen Unterschied gibt zwischen meiner eigenen Wahrnehmung und der, wie mich andere wahrnehmen, den gibt es auf jeden Fall deutlich. Aber das hilft leider nur bedingt, die eigenen Gefühle abzubauen. Also die sind trotzdem da, auch wenn sie einen anderen Kontext haben. Den negativen Glaubenssatz, er sei nicht gut genug, kompensiert Jonathan, indem er möglichst viel macht und stetig versucht, über sich hinauszuwachsen. Auch wenn man diese Verhaltensweise durchaus kritisch betrachten kann, sieht Jonathan auch einige positive Aspekte. Also auf der einen Seite arbeite ich schon auf jeden Fall daran, diese Überzeugungen irgendwie aufzubrechen, weil ich schon auf jeden Fall deutlich merke, dass die mir nicht gut tun. Dann habe ich halt teilweise auch irgendwie einzelne Tage, an denen ich gar nichts tun kann, weil ich einfach mich so unwohl fühle mit mir selbst, dass ich dann einfach gar nichts tun kann. Also und aus diesem Grund wäre es gut, auf jeden Fall diese Glaubenssätze aufzubrechen. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass ich dann deutlich mehr auch mal machen könnte. Gleichzeitig bin ich trotzdem immer noch gern dabei, viel zu tun. Das hängt, glaube ich, einfach auch mit mir zusammen und dass ich es teilweise auch gerne, mich natürlich in verschiedenste Themen und so weiter hinein begebe. Aber es fällt mir auch schwer, diese Kompensationsstrategie komplett aufzugeben. Man mag als außenstehende Person vielleicht denken, dass das Stottern keine große Sache ist. Aber es beeinflusst jedes Treffen mit Freundinnen und Familie. Zufällige Begegnungen auf der Straße, Telefonate, Bewerbungsgespräche im Allgemeinen, den Beruf oder das Studium, die Schulzeit, Dates, Arztbesuche, eine Bestellung im Café tätigen, ein Witz machen und. Dabei sind die größten Struggle stotternder Personen oftmals gar nicht sichtbar. Es sind die Gefühle und Emotionen, die das gesamte Leben prägen. Ich denke auf jeden Fall, viel vom Stottern passiert auch dann, wenn man nicht spricht. Also das meiste eigentlich passiert dabei. Ja. Und eben gerade so wie du auch geschrieben hast, also dass man dann darüber nachdenkt, wann ich jetzt was sagen kann, wann nicht und was ich dann am besten sagen kann. Also vor dem Gespräch beispielsweise, aber auch danach braucht es dann irgendwie viel Zeit und Kraft, um das noch irgendwie zu bearbeiten oder ja wieder klarzukommen, vielleicht ja. Teilweise, wenn es irgendwie besonders blöd war, genau. Also ich bin auf jeden Fall einen großen Teil meiner Zeit irgendwie auch so halb mit dem Kopf auch bei meinem Sprechen dann tatsächlich. Auch wenn vielleicht gar nichts passiert oder wenn gar nichts Relevantes gerade los ist, aber es spielt trotzdem irgendwie wie eine Rolle. Also ich glaube, die beiden zentralsten Gefühle sind eindeutig Angst und Scham. Angst, dass der andere irgendwie was Blödes denkt über mich wegen des Stotterns. Angst, dass der andere mich ablehnt. Aber auch Angst vor diesem motorischen Kontrollverlust. Um einen wissenschaftlichen Blick auf das Thema Stottern und mentale Gesundheit zu bekommen, habe ich mit Kirsten Hartwig gesprochen. Sie ist seit vielen Jahren Sprach- und Sprechtherapeutin in der Bonner Stottertherapie und hat schon viele Betroffene auf ihrem Therapieweg begleitet. Kirsten hat mir erklärt, warum das Stottern so belastend ist und welche Gefühle bei den allermeisten Betroffenen eine zentrale Rolle spielen. Stottern ist ja für einen selber, dass man in dem Moment komplett die Kontrolle über das Sprechen verliert. Man weiß, was man sagen möchte, aber es geht in dem Moment einfach nicht. Und gerade wenn man so schwere Blockaden hat, dann kann man in dem Moment, wo man stottert, nicht mal mehr atmen. Und das ist einfach ein super unangenehmes Gefühl. Und man weiß nicht, wie lange das jetzt andauert und wie oft das auftritt. Dann berichten viele von Schamgefühlen. Ja, weil man einfach auffällt mit dem Sprechen, weil man anders spricht als die anderen und weil nicht jeder, mit dem man sich auf der Straße vielleicht zufällig mal gerade unterhält, das einordnen kann, was man da macht. Aber es sind auch ganz häufig natürlich bei jungen Leuten Zukunftsängste, dass sie nicht wissen, welchen Beruf sie später mal ergreifen sollen. Oder es sind Gefühle von Frustration, weil es einfach nicht so klappt. Ne, obwohl man sich so viel Mühe gibt und so anstrengt mit dem Sprechen, kommt immer wieder dieses Stottern dazwischen. Das können Minderwertigkeitsgefühle sein manchmal. Also es ist eher eine Reihe von negativen Gefühlen, die das Stottern mit sich bringt. Die Bonner Stottertherapie ist ein stationäres Therapieangebot für stotternde Personen. Bei welche Betroffene verschiedene Sprechtechniken an die Hand bekommen und durch ihren aktiven Angstabbau lernen, selbstsicherer mit ihrem Stottern umzugehen. Dabei liegt der Hauptfokus auf dem Angstabbau, während die Techniken einen etwas geringeren Teil im Therapiekontext darstellen. Zu den Sprechtechniken, welche bei der Bonner Stottertherapie eine zentrale Rolle spielen, gehört unter anderem der weiche Stimmeinsatz. Bei diesem wird der erste Buchstabe eines Wortes ganz weich angesetzt und dann etwas in die Länge gezogen, so dass die Stimmlippen kontrolliert geöffnet werden und somit eine harte Blockade beim Sprechen umgangen werden kann. Während der weiche Stimmeinsatz zu den Stottermodifikationen gehört, bei welchen nur einzelne Wörter innerhalb des Sprechens bearbeitet werden, wird beim sogenannten Fluency Shaping das gesamte Sprechen verändert, um Stotterereignissen präventiv vorzubeugen. Das kontrollierte Öffnen der Stimmlippen beim weichen Stimmeinsatz funktioniert nur dann, wenn kein Druck auf der Sprache liegt. Empfinden Betroffene mentalen Druck, möglichst flüssig zu sprechen, sind auch ihre Stimmlippen verspannt. Deshalb ist der Angstabbau so ein wichtiges Element in der Stottertherapie. Dies betont auch Kirsten Hartwig. Weil das für mich die Grundlage ist. Jemand sagte mal so schön, du würdest dein Haus nie auf dem Sumpf oder auf dem Moor bauen, sondern wenn du ein Haus baust, dann willst du ein festes Fundament haben. Und für uns ist der Angstabbau das Fundament, damit Techniken langfristig wirklich gut funktionieren können. Man stelle sich jetzt mal vor, da ist eine Person, die ganz, ganz große Angst hat, beim Bäcker sich eine Brezel zu kaufen. Ja, und stattdessen entweder nur auf Brezel zeigt oder was ganz anderes kauft, um flüssig sprechen zu können. Und wenn du dann eine Technik erlernst und die Person hat aber richtig starke Angst, dann kann diese Technik gar nicht wirklich gut funktionieren. Zum einen würde die Person sich gar nicht trauen, auch mit einer Technik aufzufallen, ja, und würde sich gar nicht trauen, die Technik einzusetzen, oder hätte auch Angst, dass die Technik vielleicht nicht funktioniert und würde sich deswegen nicht trauen. Und die Technik kann auch nicht so gut funktionieren, weil bei Techniken deine Muskeln, deine Stimmlippen im Kehlkopf auf eine bestimmte Art und Weise ganz langsam und kontrolliert geöffnet werden sollen. Und wenn du richtig angespannt bist vor Angst, dann sind auch die Stimmlippen angespannt als Muskel. Ja? Und die kannst du nicht entspannt öffnen, wenn die richtig stark angespannt sind. Das heißt, Techniken können gar nicht wirklich gut funktionieren. Und die Leute würden immer so aus Angst heraus eben eher vermeiden und sich gar nicht trauen, die Techniken einzusetzen. Und wenn du aber im Angstabbau vorher erarbeitet hast, dass du mit Stottern ganz mutig auch deine Brezel kaufst, dann stehst du vorm Bäcker und denkst dir, okay, jetzt habe ich eine Technik gelernt, ich probiere die anzuwenden und wenn das klappt, ist gut und wenn die nicht klappt, ist mir auch egal, dann stotter ich eben. Der Angstabbau bei der Stottertherapie in der VR-Klinik in Bonn wird in Umwelttraining und Telefontraining unterteilt. Beim Umwelttraining wird sich in kleinen Gruppen auf den Weg in die Innenstadt gemacht, um dort in Geschäften oder auf der Straße nach einem bestimmten Produkt oder der Uhrzeit zu fragen. Beim Telefontraining findet das Ganze telefonisch statt, so dass in Buchhandlungen oder beim Friseur angerufen wird. Was der Angstabbau für eine stotternde Person verändert hat und was Betroffene noch tun können, nur mit der Redeflussstörung besser umzugehen, hat mir Kirsten jedenfalls verraten. Ich glaube, was einfach sehr hilfreich ist, ist, wenn man sich zum Beispiel mit anderen austauschen kann und wenn man merkt, dass man nicht alleine ist mit diesem Problem Stottern und dass es nicht an einem selber liegt, dass das mit dem Sprechen nicht so klappt, wie man das gerne hätte und wie man sich das wünscht. Und ich glaube, was auch hilfreich ist, wenn Sie zum Beispiel im Rahmen vom Angstabbau lernen, dass Sie Dinge tun können, obwohl Sie stottern. Also irgendwann sagte ein Patient mal, dass er am Anfang der Therapie so Angst gehabt hätte vorm Telefonieren und sagte, ich kann nicht telefonieren, weil ich stottere. Und im Rahmen der Therapie hat er dann gelernt, ich kann telefonieren mit Stottern. Ja, und zu merken, dass einen das Stottern gar nicht so sehr aufhält manchmal, wie man sich das vielleicht irgendwie vorher ausgemalt hat. Und dann kann man eben auch mit dem Stottern sehr mutig werden. Und ich kenne Leute, die das Stottern später sogar ein bisschen zu ihrer Stärke gemacht haben und sehr offen damit umgehen und zum Beispiel auch bei Bewerbungsgesprächen das von alleine angesprochen haben und dann ganz häufig die Rückmeldung kriegen, wie toll und interessant die Leute das finden und das auch gut finden, dass man so offen darüber spricht und es eben ja kein Tabuthema mehr ist. Greta Ude Unterschische streicht Hartwigs Aussagen. Sie ist ebenfalls Sprach- und Sprechtherapeutin sowie Psychologin in Bonn und hat auch die Erfahrung gemacht, dass sich viele stotternde Personen in ihren alltäglichen und beruflichen Möglichkeiten eingeschränkt fühlen. Sie denken dann, dass sie beispielsweise nicht telefonieren oder bestimmten Redeberufen nachgehen können. Diese Gefühle können auf negative Glaubenssätze zurückgehen, welche unter anderem durch das Stottern hervorgerufen bzw. verstärkt werden können. Ich meine, natürlich ist jeder Mensch auch unterschiedlich, auch jeder stotternde Mensch kann natürlich auch unabhängig von dem Stottern zu negativen Glaubenssätzen kommen, wie jetzt beispielsweise, ich bin nicht gut genug für etwas oder ich kann irgendwas nicht tun. Die gibt es eben auch in Bezug auf das Stottern, dass man eben sagt, ich aufgrund des Stotterns bin ich nicht in der Lage dazu, irgendeine bestimmte Sache zu tun oder eine bestimmte Situation aufzusuchen oder vielleicht auch so Zukunftspläne, dass man sagt, aufgrund des Stotterns kann ich einen bestimmten Beruf nicht machen, den ich eigentlich gerne machen würde oder so. Also so Zweifel quasi an der eigenen Kompetenz können das sein oder auch Zweifel an der Kommunikationsfähigkeit in besonderen Situationen oder auch Hoffnungslosigkeit dann eben so ein bisschen auf die Zukunft bezogen. Auch unabhängig vom Stottern jetzt können die natürlich ganz unterschiedlich stark ausgeprägt sein. Das heißt, entweder sind es nur so kleine Gedanken, die vielleicht mal zwischendurch einschießen, so kleine Sorgengedanken, aber kann natürlich auch wirklich ein ganz, ganz großes Ausmaß annehmen. Also dass es sich quasi in so Grübelschleifen weiterentwickelt, aus denen man vielleicht auch gar nicht mehr rauskommt. Diese negativen Glaubenssätze können unter anderem auf die Stigmatisierung des Stotterns zurückgeführt werden. Nur aufgrund fehlender Aufklärung kennen viele das Stottern als eine Form der Redeflussstörung gar nicht und wissen dementsprechend auch nicht, wie man am besten damit umgeht. Dadurch kommt es häufig zu unangenehmen Gesprächssituationen. Das ist ein ganz allgemeines Phänomen, wo Menschen aufgrund von Eigenschaften oder bestimmten Merkmalen abgewertet werden. Und das gibt es eben auch beim Stottern. Vielleicht auch so ein bisschen, weil in mancher Hinsicht die Menschen noch gar nicht so gut aufgeklärt sind in der Gesellschaft. Es gibt sicherlich noch einige Menschen, die gar nicht viel zum Thema Stottern wissen und vielleicht auch aus Unwissenheit irgendwelche Klischees oder Stereotype auf stotternde Menschen anwenden, sei es jetzt, was sie in den Medien gesehen haben, dass so eine Person vielleicht als unbeholfen dargestellt wird oder besonders schüchtern oder vielleicht auch ein bisschen dumm. Das sind manchmal so Stilmittel in den Medien, die genutzt werden, die einfach falsch sind und dann leider aber auch ein falsches Bild bei der Gesellschaft hervorrufen können. Und das kann dann eben dazu führen, dass stotternde Menschen auch negative Erfahrungen machen, weil Menschen diese falschen Vorstellungen auf die stotternde Person angewendet haben. Und was tatsächlich auch ein Phänomen ist, ist, dass diese Stigmatisierung, also diese Abwertung aufgrund des Merkmals gar nicht nur von der Gesellschaft dann kommt, sondern dass man die dann verinnerlicht. Also dass man selber diese Glaubenssätze oder diese negativen Glaubenssätze, die in der Gesellschaft herrschen, auf sich selber anwendet und die auch wirklich verinnerlicht, sodass man irgendwann gar nicht mehr da so richtig rauskommt. Eben diese Stigmatisierung kann zu negativen Folgen führen, die für Betroffene sehr belastend sind. Unabhängig vom Stottern natürlich, aber jetzt gerade im Kontext des Stotterns, weil wir darüber sprechen, kann das eben dazu führen, dass der Selbstwert sinkt. Das ist ja klar, wenn man sich immer wieder sagt, ich bin nichts wert, jetzt in ganz, ganz negativen Glaubenssätzen oder ich kann bestimmte Dinge nicht oder ich bin nicht kompetent aufgrund des Stotterns, was auch immer man so mitgenommen hat aus der Stigmatisierung der Gesellschaft, dass das den Selbstwert senkt. Das steigert das Stresslevel häufig, das kann zu Ängsten führen, kann auch die Lebenszufriedenheit dann langfristig senken und eben diese ganzen negativen Folgen, die daraus entstehen können, die können dann wiederum auch die Symptomatik verstärken. Gerade diese Ängste, die führen eben häufig dazu, oder diese Ängste und dieser Druck, den man sich macht, dass man möglichst unauffällig sprechen möchte, ja, die können dann eben dazu führen, dass man sich Druck macht, dass Stottern umso mehr wird. Und das verstärkt dann wiederum diese Glaubenssätze, vielleicht auch so ein bisschen wie eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ach, siehst du, hab ich doch gesagt, ich kann das nicht oder so. Um diesen destruktiven Gedanken und Gefühlen entgegenzuwirken, hat mir Greta Ude ein paar Ideen mit auf den Weg gegeben. Zunächst könnte man versuchen, sich seine negativen Gedanken bewusst zu machen. Erst dann wäre es möglich, produktiv an diesen zu arbeiten. Im Anschluss daran könnten Betroffene sich eben diese Gedanken aufschreiben und versuchen, Gegenbeispiele zu finden. Mit welchem positiven Gedanken ließen sich die negativen ersetzen. Was würde mir eine gute Freundin raten, wenn sie in der gleichen Situation wäre? Natürlich sei das Ganze nur ein Anfang und werde nicht augenblicklich dazu führen, dass man positiver auf sein Stottern blickt. Es braucht Zeit und möglicherweise auch Therapie, um negative Glaubenssätze abzubauen. Keine Frage. Ich sag ganz klar, Stottern ist ein Arschloch. Das ist wirklich hinterhältig, gerade wenn man es nicht braucht. Wenn man gerade ganz dringend was ganz Wichtiges sagen muss, genau dann greift es zu und drückt einen dem Hals quasi zu. Das sagt Martin S. über seine Gefühle zum Stottern. Er war bereits in verschiedenen Flow-Gruppen deutschlandweit aktiv. Ich kenne ihn aus der Flow-Gruppe in Leipzig. Flow ist eine Initiative, die versucht, stotternde Menschen in verschiedenen Städten deutschlandweit zusammenzubringen. Es ist wirklich eine fiese Sache und gerade auch durch diese Unsichtbarkeit von außen sieht man wenig. Die Betroffenen denken, sie müssen das mit sich selbst ausmachen, weil eben man kennt ja oft vielleicht gar keinen sonst, der das so hat. Deswegen Stottern ist eine fiese Sache, weil sie auch oft nicht so ernst genommen wird. Aber wie gesagt, wenn man einen guten Umgang damit lernt und auch, ich sag mal so, die Community an stotternden Menschen habe ich als wirklich toll und wertvoll kennengelernt. Aber wie gesagt, das Leiden mit Stottern, was man oftmals erst alleine mit sich ausmacht, ist fies und gemein. Es ist ja nicht ohne Grund, dass die zum Beispiel Suizidalität bei Stotternden deutlich erhöht ist und der Leidensdruck eben auch ja, dazu führt, dass man vielleicht einen Lebensweg einschlägt, den man sich so nicht gewünscht hat oder in Anführungsstrichen keine Sprechberufe nimmt, sondern halt dann Archivar oder irgendwie in der Verwaltung oder irgendwie. Also sich zurücknimmt, weil man denkt, ach, Stottern ist nicht meins. Ich lebe an die zweite oder dritte Reihe und bin nicht so sichtbar. Die verfehlende Sichtbarkeit der mentalen Belastung, welche mit dem Stottern einhergeht, ist ein großes Problem. Wie vorab schon angesprochen, sind die allermeisten Probleme, die mit dem Stottern einhergehen, für Außenstehende nicht sichtbar. Im Therapiekontext wird dahingehend häufig der Eisberg als Metapher herangezogen. Wir sehen nur die Spitze des Eisbergs, während der Großteil im Wasser verborgen bleibt. Außenstehende nehmen häufig nur den gestörten Redefluss wahr. Noch die negativen Glaubenssätze, Selbstzweifel, der Frust, die Scham und die Angst, all das bleibt verborgen. Martin hat früher sehr stark gestottert. Mittlerweile hat er jedoch einen Weg gefunden, sein Stottern zu akzeptieren und unter seinem anderen Blickwinkel zu betrachten. Dadurch ist er auch flüssiger geworden. Er hat mir erzählt, was ihm dabei geholfen hat. Viele Stotternde haben so das Ziel, oh, endlich sprechflüssig sein, flüssig sprechen und schon sind alle Probleme gelöst. Das hatte ich auch bis zu meinem 22., 23. Lebensjahr, dachte ich immer, ah, nur das Stottern wegkriegen und schon geht alles prima und auch der Leidensdruck ist weg. Aber das musste ich irgendwann sein lassen, denn allein dieses immer Streben, ich möchte flüssig sein um jeden Preis und Techniken anwenden, noch intensiver, erzeugt zusätzlich noch einen Druck, wo mein System einfach nicht drauf funktioniert hat. Und deswegen war eigentlich mein Flüssigkeitsbringer eher so indirekt, indem ich absichtlich selbstständig gelernt habe, gut und locker zu stottern, also absichtlich zu stottern. Und natürlich hat das eine Weile gebraucht, das zu verstehen, aber rein emotional ist es ein anderes Gefühl, wenn das Stottern auf einmal kommt oder wenn ich das Stottern gezielt an gewisse Punkte setze und dann sage oder mir innerlich sage, okay, ich stotter jetzt ein, zwei, drei Mal und dann habe ich nicht so das Gefühl, jetzt in der Opferrolle zu sein, sondern eher in der Täterrolle, in der handelnden Rolle. Und dann aber auch durch viel Üben zu lernen, wenn ich in einem richtigen Stottern drin bin, dann habe ich so viel Erfahrung gemacht mit dem absichtlichen Stottern, dass ich mich dann selbst rausziehen kann, weil ich nicht gestresst bin, sondern weil ich vielleicht auch die Erfahrung gemacht habe, Stottern ist nicht nur so ein Dämon, den man bekämpfen muss mit Anspannung und Krampf und Kampf, sondern die emotionale Bedeutung umzudrehen und zu sagen, oh, guck mal, da war ein Stottern, spannend. Was kann ich denn jetzt damit machen? Also das eher als Experiment zu sehen und das so zu analysieren. Und das macht einen großen Unterschied eben dann auch, wie der Körper angespannt ist oder mit welchem Blick man dann auf das Stottern guckt, ob man eben ängstlich und angespannt oder ob man locker, neugierig, offen, flexibel. Und das kann man natürlich jetzt so rational sagen, aber emotional und unterbewusst muss man da lange dran schrauben, dass man da einfach, sag ich mal, das Stottern anders bewertet. Auch wenn das Stottern viele negative Aspekte mit sich bringt, gibt es aus betroffenen Perspektive auch einige positive Eigenschaften. Jonathan hat oftmals das Gefühl, jetzt nicht kompetent genug wahrgenommen zu werden. Dennoch konnte er mir auch von positiven Gefühlen bezüglich des Stotterns berichten und erklärte außerdem, was er sich im Gespräch mit nicht stotternden Personen wünscht. Was ich auf jeden Fall daran, glaube ich, gut finde, ist, dass ich auf jeden Fall sehr reflektiert dadurch bin für soziale Situationen. Dass ich mich auch gut in Personen hineinversetzen kann, die vielleicht damit auch irgendwie ein Problem haben. Und ich stelle halt einfach dann auch irgendwie vielleicht recht früh fest, falls sich eine Person mal unwohler fühlt oder so. Für mich ist es ja besonders bedeutsam, Zeit zu bekommen und vielleicht nicht auch direkt auf Nachfrage, sondern dass das quasi einfach irgendwie ja normal ist und dass ich nicht vervollständigt werde, weil das hinterlässt irgendwie kein angenehmes Gefühl beziehungsweise so ein Gefühl von ich kann es nicht. Genau, also das sind die beiden Dinge, die ich ja auf jeden Fall herausstellen würde, die wichtig sind. Dann gibt es natürlich noch so kleine Reaktionen wie irgendwie halt ein kurzes Grinsen oder sowas, das dann irgendwie häufiger mal passiert. Da wäre ich natürlich auch froh, wenn ich das nicht sehen bräuchte. Aber da ist mir auch klar, dass ich wahrscheinlich auch nicht in jeglicher sozialen Situation perfekt handle und dass sowas durchaus auch mal passiert. Allerdings erwarte ich dann, dass man das schneller wieder in den Griff bekommt. Auch Mama Martin hat nach langwieriger Therapie und Akzeptanz dem Stottern einige positive Aspekte abgewinnen können. Ja, absolut. Also es ist noch da. Ich bin nach wie vor ein stotternd sprechender Mensch. Also damit habe ich mein Leben lang zu tun, das weiß ich. Aber meine Haltung hat sich sehr verändert. Es ist nicht mehr so dieses, ich will das unbedingt weghaben, sondern vielmehr mittlerweile habe ich mein Paket quasi angenommen, aufgemacht, reingeguckt, alles rausgeholt. Und ich muss sagen, in dem Paket, was man dann so bekommen hat und rumschleppt, sind viele tolle Sachen dabei. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen für Außenstehender merkwürdig, aber es ist eigentlich so ein bisschen so ein Bonus, den man bekommen hat, mit dem man nur umgehen muss und einen guten Umgang finden muss. Aber die Entwicklung, die ich dadurch durch die Selbsthilfe erfahren durfte, finde ich, hat mich zu einem tollen und facettenreichen Menschen gemacht, mit einer hohen Sensibilität für Kommunikation, für Worte, für Emotionen. Ich würde mich als emotional doch echt intelligent einschätzen. Ich kann Leute sehr gut einschätzen, habe gute Menschenkenntnisse, einfach weil meine Filter durch dieses langjährige Zuschauen sehr geschärft wurden. Und auch, ich kann dann nur von mir sprechen, wenn Stotternde was sagen, dann kostet das richtig Mühe und Energie. Und deswegen sagen sie nur Sachen, die irgendwie ein bisschen Gewicht und Relevanz haben. Viele normal sprechende Menschen quasseln so viel Smalltalk und bla bla bla, wo ich dachte, ihr verschwendet euer Sprechen für so einen Mumpitz ohne Inhalte. Genau, es gibt auch so einen schönen Spruch, meine Dinge sind es wert, wie wiederholt zu werden. Einfach weil stotternde Sachen wiederholen und meine Sachen sind halt es wert, wiederholt zu werden. Außerdem möchte Martin anderen stotternden Personen auf den Weg geben, dass es nie zu spät sei, etwas an seiner Situation zu verändern. Er selbst hätte nie gedacht, dass sich seine Sprechsituation auf eine so positive Weise verändern würde und er sich jemals dazu in der Lage sehen würde, ein Interview im Radio zu führen. Auch wenn Stottern nicht heilbar sei, kann man vieles daran verändern. Einen guten Umgang damit finden und neben den ganzen negativen Gefühlen auch positive dazugewinnen. Ein Beitrag von Vicky aus der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax zum Thema Stottern und mentale Gesundheit. Stottern, eine Redeflussstörung, die durch Wiederholungen, Dehnung und Blocks gekennzeichnet ist. Wir hörten Jonathan und Martin, die uns von ihren Erfahrungen mit dem Stottern berichteten. Außerdem zu hören waren die beiden Sprach- und Sprechtherapeutinnen Kirsten Hattwig und Greta Ude, die ihre Sicht auf das Stottern aus therapeutischer Perspektive erläuterten. Und ich habe mich gefragt, beziehungsweise eigentlich weiß ich das schon lange, es gibt einen Musiker, der leider verstorben ist schon, Scatman John.

PJ Harvey mit White Chalk. Ihr hört das Morgenmagazin der Freien Radios heute von und auf Radio Korax zu hören, auch bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg, bei Radio Blau in Leipzig, beim Coloradio in Dresden, für ganz Sachsen online beim Rundfunkkombinat, für Radio Zwupfort in Frankfurt-Oder zu hören, bei Radio Unerhört Marburg und last but not least beim Freien Radio Stuttgart. Einen schönen guten Morgen geht raus von Gunnar, der für euch heute hier am Mikro steht im Studio 3 von Radio Korax. In der jetzigen Stunde, wir haben es jetzt kurz nach 8, hören wir zunächst gleich die Nachrichten, gefolgt von einigen Veranstaltungshinweisen und Terminen. Und gegen 8:30 spreche ich außerdem live mit einem Aktivisten der linken jüdischen Gruppe Besetzung gegen Antisemitismus an der TU Berlin. Seid schon mal gespannt. Und jetzt gibt es erstmal Stephen Wilson mit Harmony Korine. Hier die Nachrichten für Donnerstag, den 13. November 2025.

Zuerst die Lauscher und in diesem Fall auch Augen nach Halle gerichtet. Das Sasi-Kino in der kleinen Ulrichstraße 22 in Halle zeigt heute um 20.30 Uhr zum ersten Mal im Programm den israelischen Satirefilm Yes, der im Mai auf den internationalen Filmfestspielen in Cannes seine Premiere feierte. Die Handlung von Yes spielt 1,5 Jahre nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023. Im Branchenblatt Variety schrieb Guy Lodge über den Film des Regisseurs Nadav Lapid, dass dieser verblüffe durch die schiere, spuckende Intensität seiner Wut gegen den Staat, die er auf seinen amoralischen, unbeschriebenen Protagonisten projiziere. Sowohl absurde Komödie als auch todernste Polemik. Heute um 20.30 Uhr im Sasi in Halle. Und in Halle wird heute um 16 Uhr in der Gedenkstätte Roter Ochse dem österreichischen Geistlichen Karl Lampert und der mit ihm hingerichteten Menschen gedacht. Er wurde am 13. November 1944 im damaligen Zuchthaus Roter Ochse von den NationalsozialistInnen hingerichtet wegen seiner Kritik am Regime. SchülerInnen der Klasse 10D des Elisabeth-Gymnasiums, die sich in einer Projektwoche mit Unterstützung durch die Pfarrei Karl Lampert Halle-Saale mit Lampert beschäftigt haben, werden ihre Projektergebnisse im Rahmen des Gedenkens vorstellen. Auch Angehörige von Alfons Rigger, einem damals engen Freund Lamperts, dem er noch einen Abschiedsbrief vor seiner Ermordung schrieb, werden anwesend sein, es sind mehrere Angehörige. Heute um 16 Uhr in der Gedenkstätte Roter Ochse Halle. Und Augen und Ohren aufspannen solltet ihr heute auch in Leipzig. Um 19 Uhr heißt es im Linksnet in der Brandstraße 15 Make No Concessions, One Year of Student Protests in Serbia. Seit ungefähr einem Jahr protestieren Studierende in Serbien gegen die Regierung. Ging es zu Beginn vor allem noch um die Aufklärung der Umstände beim Einsturz eines neu eröffneten Bahnhofsvordachs in Novi Sad, fordern die Studierenden mittlerweile den Rücktritt der Regierung. Ein Panel mit den ReferentInnen Gavrilo Andric, Fotojournalist, Haris Dutsch, Professor für Geschichte, sowie der Studentin, Aktivistin und Journalistin Anastasia Antanasjevic. Heute um 19 Uhr im Linksnet in Leipzig. Es soll auch möglich sein, die Veranstaltung online zu verfolgen. Haltet die Augen einfach offen auf linksnet.de, geschrieben mit 2x, oder schaut auf dem Instagram-Kanal von Linksnet vorbei. Worum dreht es sich heute in Dresden? Um 19 Uhr gibt es im AZ Conny in der Rudolf-Leonhardt-Straße 39 in Dresden eine Veranstaltung zu Musikkultur, Jugend und Antisemitismus, Ausdrucksformen und Rezeptionsweisen vor und nach dem 7. Oktober 2023. Ein Vortrag von Jakob Bayer im Rahmen des linken Monats, kurz Limo. Jakob Bayer ist Sozialwissenschaftler und forscht an der Universität Bielefeld zum Thema Antisemitismus in der Kulturproduktion, Verschwörungsideologien in modernen Medien und Antisemitismus in Jugendmilieus. Musikkultur, Jugend und Antisemitismus vor und nach dem 7. Oktober, darum geht es heute um 19 Uhr im AZ Conny in Dresden, veranstaltet vom Kneipen- und Kulturplenum KUK im AZ Conny. Und Berlin im Schwutz in der Rollbergstraße 26 feiert heute ab 18 Uhr das Netzwerk Trans Sex Works 10-jähriges Bestehen und ihren Kampf für die Rechte als trans-, inter- und nicht-binäre SexarbeiterInnen. Es wird Aufführungen für Trans-SexarbeiterInnen geben, politische Reden, DJ-Sets und last but not least Kuchen. Kennt ihr, oder ne, fangen wir anders an, ihr kennt wahrscheinlich alle mittlerweile das 6-7-Meme oder 6-7-Meme, um genauer zu sein. Sobald die Zahlen 6 und 7 auftauchen, in irgendeinem Zusammenhang gibt es momentan so einen Trend unter Kindern und Jugendlichen, die dann wohl ganz laut 6-7 rufen sollen. Wir haben jetzt schon zig Leute und Medien unterschiedliche Erklärungen zur Herkunft davon geliefert, wo das, was das alles auch bedeuten soll. Ich glaube ja, der Sinn des Ganzen ist es, dass es eben keinen Sinn hat, Nonsens sein soll. Insofern setze ich 6-7 hier etwas entgegen und frage, why is 6 afraid of 7? Because 5-4, die Gorillas mit 5-4. My job for me, my job make no sound. Echo for me underground. Magic got me, really got me down. In city. It made my heart beat no sound, beat no sound, beat no sound. Myself. Come on. Come on. She turned my dad on. Come on. She turned my dad on. Come on. She turned my dad on. I'm Will Smith, and I will slap you if you do not listen to Radio Corax 95.9. Queens of the Stone Age mit Medication, und Frontsänger Josh Omi ist ja auch Mitglied der Eagles of Death Metal, und in dem Zusammenhang kann man ja auch nochmal daran erinnern, dass heute vor 10 Jahren in Frankreich der tödliche islamistische Anschlag unter anderem auf dem Bataclan, die Konzerthalle, in der auch die Eagles of Death Metal gespielt haben, stattfand. Über den nächsten Song bin ich gestern ganz zufällig gestolpert. Er heißt Hard Out Here for a G-Word und ist von einer experimentellen Musikgruppe aus Denver, Colorado. Wheelchair Sport Camp nennt sich die Gruppe. Und die Sängerin, Künstlerin der Gruppe sitzt im Rollstuhl und hat eine wirklich absolut markante Stimme und einen, wie ich finde, grandiosen und dabei doch entlarvenden Humor, aber nicht lange schnacken, Kopf in den Nacken und zuhören, Wheelchair Sport Camp. Pretty good at this, rapping and sitting down. No matter where I go. All eyes on me, everyone, stop what you're doing. The human's moving, ooh, and I breathe. One of many thousands, yeah, that's who I be. Now I need the whole room to freeze. They're God blessing me, but I didn't even sneeze. On my knees, questioning excessively. Wanna know my life expectancy, like it doesn't get to me. Get a hysterectomy, your life worth living. Don't watch TV, sounds like a gimmick. Little people living in a big world. Successful married couple that have kids, girl. Let me guess, they eat dinner too. My breath ain't nothing but an interview. It's not what I did or what I didn't do. I learned to exploit all this shit when I was introduced to the game. Born into lame medical debt, the brain and body weren't identical yet. We made a hell of a bet, a hypothetical mess. Now I gives no fucks and it's incredible. Yes, I'm still tangled up in a mic cable and not able to eat at high tables or live life stable. I fit all your right labels but didn't get catcalled and ain't complaining at all. They're like, Kaylin, you talk too much. Shut up, you walk too much. Or is sex still the same? I'm like, nah, boo, hush. Give me some confidence, now I got too much. The inspirational porn star. Oh, my cute wheelchair costs as much as a sports car. Look, we got enough problems, no need for you to call a cop who can't solve one. Tis the season, get a job, taking pics with Santa in the middle of the mall. Unless you're good at bagging groceries or pushing carts through the snow freeze. Good thing for Goodwill, oh please. Every time I go to a show, can't see shit, but I park front row. But I don't ask for no pity, so why you rapping so shitty? There's a stairway to heaven. Oh shit, okay. So tell me how the hell we gonna get in? Well, I don't. Lord knows where I'm heading. It's hard out here for a gimp. There's a stairway to heaven. So tell me how the hell we gonna get in? Lord knows where I'm heading. It's hard out here for a gimp. There's a stairway to heaven. So tell me how the hell we gonna get in? Lord knows where I'm heading. It's hard out here for a gimp. There's a stairway to heaven. So tell me how the hell we gonna get in? Lord knows where I'm heading. It's hard out here for him. It's hard out here for him. Hard out here for him. Whenever I'm pissed, I just sound really neutral. Which is dangerous. Radio Korax. Kennt ihr den recht unbekannten Song Killing in the Name der noch unbekannteren Indie-Artist von Rage Against the Machine? Das war natürlich jetzt Sarkasmus. Die Radiostation Kiss FM im kanadischen Vancouver konnte vom Song offenbar nicht genug bekommen im Jahr 2022 und spielte den Song nur mit kurzen Unterbrechungen in Endlosschleife über mehrere Tage. Angeblich sollen AnruferInnen, die sich einen anderen Song gewünscht hatten, da wurde schlicht dann einfach trotzdem Killing in the Name gespielt. Und die Gründe sind jetzt nach meinem Wissen für mich noch unklar, aber klar ist natürlich, Killing in the Name ist auch hier jetzt the name of the game.

Wir sind linke, jüdische und antisemitismuskritische Studierende der TU Berlin. Das schreibt die neu entstandene Gruppe Besetzung gegen Antisemitismus in einer Stellungnahme vom Montag. Seitdem besetzen die Aktivisten auch das Plenarium des Allgemeinen Studierendenausschusses, kurz ASTA, an der Technischen Universität TU Berlin. Auf Fotos des Raumes, die die Gruppe auf Instagram postet, sieht man Regenbogenflaggen mit Antifa-Logo und unter anderem auch Trans- und Pride-Flaggen mit Davidstern. Und ich spreche jetzt über die Aktion und Gruppe Besetzung gegen Antisemitismus mit einem der Aktivisten, nämlich Jonathan. Einen schönen guten Morgen und vielen Dank, dass du für unsere Zuhörenden recht spontan noch Zeit gefunden hast. Guten Morgen und danke, dass ich eingeladen wurde. Ja, Besetzung gegen Antisemitismus nennt ihr euch. Wie ist denn eure Gruppe entstanden und was war da die Vorgeschichte oder Vorgeschichten? Ja, wir sind entstanden nach der Wahl vom Stupa und der Stupa-Sitzung bzw. des Astas. Das Problem war, dass in der Stupa ein neues Bündnis gewählt wurde, was vor allem aus autoritären und antisemitischen Gruppen geführt wird, wo auch bekannte AkteurInnen von Young Struggle und Not in Our Name, das sind Gruppen, die zu Demonstrationen am 7. Oktober einladen und verteidigen, die Hamas verteidigen und die Terrorakte am 7. Oktober verteidigen, in die Stupa gewählt wurden. Und später wurden diese durch das Stupa auch in das ASTA gewählt. Dabei ist zu sagen, dass während der Sitzung, wo sie ins ASTA gewählt wurden, jüdische Studierende und antisemitismuskritische Studierende das angesprochen hatten und auch erklärt hatten und eine Aufklärung versucht haben, über welche Leute gewählt werden und vom großen Teil ausgelacht wurden, auf jeden Fall nicht ernst genommen wurden und lächerlich gemacht wurden. Und diese Studierende gewählt wurden, welche antisemitische Werte vertreten. Und dann wurde beschlossen, dass wir etwas dagegen unternehmen müssen. Und genau, ihr wollt was dagegen unternehmen. Jetzt besetzt ihr das Plenarium des Allgemeinen Studierendenausschusses. Welche Forderungen habt ihr denn mit der Besetzung? Ja, die Forderungen sind, dass wir keine antisemitischen Veranstaltungen auf dem Campus haben wollen und keine Finanzierung von antisemitischen Gruppen durch das ASTA. Eine aufklärende und präventive Veranstaltung zu allen Formen von Antisemitismus. Die Schaffung eines Raumes, wo sich jüdische Studierende und antisemitismuskritische Studierende wohlfühlen können. Und die Neubesetzung des Antisemitismusbeauftragten. Genau, die Neubesetzung des Postens, das fand ich sehr spannend. Der Zentralrat der Juden hatte ja die Besetzung von Professor Uffe Jensen, ist ja der Antisemitismusbeauftragte der TU, der Zentralrat der Juden bereits im vergangenen Jahr im Mai als große Enttäuschung bezeichnet. Was kritisiert ihr denn an seiner bisherigen Arbeit und gibt es da gibt es da einen Zusammenhang auch zu dieser Wahl im ASTA? Zur Wahl direkt gibt es jetzt keinen Zusammenhang, aber es gibt genügend ansonsten an ihm zu kritisieren. Jüdinnen und Juden haben kein Vertrauen in ihn. Das liegt an verschiedenen Gründen. Erstens, weil er nicht ansprechbar ist. Also Studierende von ihm haben teilweise das BAföG verloren, weil er über 7 Monate gebraucht hat, um auf eine E-Mail zu antworten. Andererseits sind seine Ansätze in der Forschung auch kritisch, so hat er mit die Initiative 5.3 Weltoffenheit gefordert, welche besagt, dass die Freiheit der Kunst, der Lehre gefährdet sind durch die Kritik am Antisemitismus, was für viele jüdische Studierende Hohn ist, wenn man sich anguckt, wie sehr sie die letzten Monate Angst hatten und sich nicht mehr sicher gefühlt haben an Universitäten, weil dort Antisemitismus stetig präsent und auf einer neuen Hochform war und wie sehr die Zahlen an antisemitischen Übergriffen gestiegen sind. Und ich meine, mein schönstes Beispiel, wieso man kein Vertrauen haben kann, ist, dass dieser Mensch, der Antisemitismusbeauftragter ist hier an der Universität, kein einziges Mal auf der Besetzung war und sich selber ein Bild davon gemacht hat. Wenn ich mir jetzt eure Beiträge auf Instagram von der Besetzung so anschaue, dann sehe ich, dass ihr da scheinbar auch sehr viel Spaß habt im Plenarium, trotz natürlich aller Ernsthaftigkeit des Themas. Es gab da so einen Moment, wo ihr auf der Leinwand eine Berichterstattung vom RBB verfolgt habt und der Moderator dann wohl kurz so einen keinen Moderationstext mehr angezeigt bekommen hat und so in Stocken kam. Und der Kommentar von euch war dann RBB sprachlos, weil wir so cute. Aber gleichzeitig habt ihr in den vergangenen 3 Tagen wohl auch schlechte Erfahrungen vor Ort gemacht. Kannst du uns mal kurz beschreiben, Jonathan, was da vorgefallen ist? Ja, wir hatten bisher 3 Angriffe leider, was uns natürlich den Spaß nicht wegnimmt. Aber einmal wurde versucht, in der ersten Nacht um ca. 2 Uhr morgens die Transpis von draußen abzureißen mit Stöcken. Wahrscheinlich dachten die TäterInnen, dass keiner vor Ort ist. Trotzdem war es für mich und die anderen, die vor Ort waren, ziemlich gruselig, dass plötzlich nachts Leute mit Stöcken an die Fenster klopfen und versuchen, die Transparente zu klauen. In der 2. Nacht passierte dann ein Farbanschlag, wo versucht wurde, die Transpis mit Farbeiern abzuwerfen und damit zu übermalen. Und dann am 3. Tag hatten wir das Problem, dass mitten am Tag um 14 Uhr auf dem Campus Leute mit einer Leiter ankamen und von draußen anfingen, die Transpis abzureißen. Interessant dabei ist, dass kein Studierender und kein Dozent eingegriffen hat, obwohl es um 14 Uhr, also mitten am Tag, auf einer der Hauptverkehrswege der Uni war. Also es ist jetzt kein versteckter Ort. Es war um 14 Uhr mitten auf dem Campus und es wurde ein Transparent abgerissen mit David Stern statt Hamas-Dreieck. Jetzt hast du ja schon davon berichtet, der Antisemitismusbeauftragte war noch gar nicht bei eurer Besetzung vor Ort. Wie wird denn die Besetzung aus eurer Sicht von der Universitätsleitung der TU allgemein und dem AStA aufgenommen und gab es da bereits Gespräche? Mit dem AStA gab es ein Gespräch, welches nicht gut endete. Es endete damit, dass wir Jüdinnen und Juden den Raum verlassen haben, da das AStA sich nicht auf einen Minimalkonsens einigen konnte, dass die Hamas eine Terrororganisation sei und dass der 7. Oktober antisemitisch und ein Terroranschlag gewesen sei. Auf diese Minimalforderung konnte sich der AStA nicht einigen und somit wurde das Gespräch relativ schnell von vielen Jüdinnen und Juden oder von den Jüdinnen und Juden abgebrochen, auch wenn einige schon davor gegangen waren. Mit der TU läuft keine Kommunikation. Sie waren zweimal hier, sie haben sich angeguckt, was wir hier machen. Sie haben beschlossen, dass wir keine Gefahr darstellen und sind wieder gegangen. Mehr Kommunikation gab es mit dem Präsidium der TU quasi nicht. Ich fand spannend, wie der Tagesspiegel eure Selbstbeschreibung für eine Schlagzeile verkürzt hat. Das meine ich jetzt gar nicht als Kritik in Richtung Tagesspiegel. Ihr habt ja selbst geschrieben, Zitat, wir sind linke, jüdische und antisemitismuskritische Studierende der TU Berlin. Und der Tagesspiegel hat das Statement gekürzt für die Schlagzeile natürlich nur, wir sind linke, jüdische Studierende. Da fiel mir so auf, also für mich steckt da so ein starkes Moment von Empowerment auch drin. Und ich habe mal mit der jüdischen Instagram-Humoristin Ruth Loll ein Gespräch geführt, in dem sie mir ihre Perspektive auch auf die Vorbehalte in linken studentischen Kreisen schon mal geschildert hat und wie sich da auch Freundschaften scheinbar einzig aufgrund der eigenen Identität als Jüdin entzweit haben. Meine Frage, welches Gefühl oder Gefühle wollt, könnt ihr anderen jüdischen Studierenden mit eurer Aktion vielleicht auf den Weg geben? Ich glaube, ich persönlich fühle mich zum ersten Mal seit wahrscheinlich dem 7. Oktober wieder als Teil der emanzipativen Linke und habe nicht mehr das Gefühl von Machtlosigkeit. Und ich kann mir vorstellen, dass viele andere Jüdinnen und Juden, vor allem Linke, die gerade sich verstecken, genauso ein Gefühl haben könnten und werden, wenn wir uns zusammentun und emanzipieren. Momente feiern und umsetzen. Und ich würde es anderen Jüdinnen auf dem Rat oder würde es als Rat dazu geben, packt euch zusammen, lernt Leute kennen, versucht euch zusammenzufinden, versucht, selbst wenn es jetzt keine Besetzung ist, auch wenn es eine super schöne Zeit ist, versucht euch zusammenzufinden und als emanzipative Linke zusammenzufinden und versucht herauszufinden, wie ihr zusammen kämpfen könnt, aber auch zusammen aufeinander aufpassen könnt, dass ihr nicht kaputt geht. Vielleicht zum Abschluss, wie soll es jetzt mit der Besetzung weitergehen und steht euer Angebot weiterhin auf Kaffee, Cola und Snacks vorbeizukommen? Also bis heute Abend steht es, oder heute Mittag, Nachmittag wahrscheinlich, steht es auf jeden Fall. Danach wird es nach jetzigem Aussehen abgebrochen, die Besetzung. Aber das würde dann nochmal spontan geschaut werden. Kommt drauf an, wie die Kapazitäten sind und wie viele Leute da sind. Also kommt vorbei, umso mehr Leute da sind, umso länger kann es gehen. Sagt Jonathan, Aktivisti von Besetzung gegen Antisemitismus, einer neu gegründeten Gruppe linker jüdischer Studierenden in Berlin. Seit Montag besetzt die Gruppe das Plenarium des Allgemeinen Studierendenausschusses, kurz AStA, an der Technischen Universität TU Berlin. Sie kritisieren insbesondere die Neuwahl des AStA. Mehrere der neu gewählten Personen sollen laut Besetzung gegen Antisemitismus in der Vergangenheit durch die Glorifizierung der Terrororganisation Hamas sowie der Gewalt des 7. Oktober 2023 aufgefallen sein. Die Gruppe fordert zudem eine Neubesetzung des Postens des Antisemitismusbeauftragten der TU Berlin. Jonathan, vielen Dank für das Gespräch und deine Zeit, aber bevor du jetzt gehst, du hast, ich hatte dich vorher noch gefragt, ob du einen Musikwunsch hast, möchtest du dazu noch kurz was sagen? Ja, erstmal vielen Dank auch für das Gespräch und dass wir jetzt an weitere Menschen herantreten konnten. Ich würde mir wünschen, fick die Uni von den Antilopen. Ich glaube, das trifft sehr gut die Stimmung, die gerade in dem Raum ist und lässt einen kleinen Einblick für die Stimmung. Mit noch hässlicheren Räumen voll Studenten, die sich freuen. Studenten freuen sich immer, denn sie lieben das Studieren. Und sie leben in WGs, wo sie im Plenum diskutieren. Aber nur, wenn sie nicht gerade für Klausuren büffeln oder bei StudiVZ eine neue Gruppe gründen. Und hier ist anders als Schule, weil nur Streber übrig sind, die nur lesen, glücklich stimmt. Und sie leben vor sich hin. Sie ernähren sich nur von Zigaretten und Kaffee. Auf ihren Partys tanzen sie so Elektro und Rugger. Sie sind politisch interessiert und engagieren sich im AStA. Und sie fahren alle furchtbar gerne Fahrrad. Sie tragen Secondhand, Trainingsjacken und haben alle Dreadlocks. Bei Vorlesungen schreiben sie mit auf ihren Laptops und hören immer zu, obwohl sie gar nichts verstehen. 1933 wären sie alle Nazis gewesen. Was ist die Uni? Die Uni ist nichts. Fick die Uni, fick die Uni. ist ein Sammelbecken für eine Bande pseudo-elitärer Straßenpenner. Und sie gehen immer auf diese schlechten Uni-Partys und machen noch fokussiert, aber verkacken 100 Jahre. Und sie halten sich für klug, denn sie lasen mal ein Buch und hatten in Deutsch eine 1 in der Schule. Fuck you. In der Küche hängt ein Poster von Pulp Fiction, ihre Bude riecht nach Tod, doch sie sortieren ihre Stifte und markieren immer alles in den Büchern, die sie lesen. Und noch lieber als Tomte hören sie sich selber reden. Und sie kaufen sich Kaffee von unabhängigen Händlern, aber fressen für 2 Euro jede Scheiße in der Mensa. Und sie träumen von der Revolution während der Arbeit an der nächsten PowerPoint-Präsentation. Und sie rennen durch die Uni für ein paar sinnlose Scheine und stinken wie Scheiße, Studenten sind Schweine. Was ist die Uni? Die Uni ist nichts. Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was bringt die Uni? Die Uni bringt nichts. Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was ist die Uni? Die Uni ist nichts. Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was bringt die Uni? Die Uni bringt nichts. Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was ist die Uni? Der Inbegriff einer widerlich stinkenden Inzestfabrik. Denn Kommiliton, ficken Kommiliton und herauskommen Kommiliton. Und von vorn ein ewiger Zyklus, ein ekliger Fötus. Später ganz wie die Eltern, ein Hippie, ein Öko, ein Fan von Mandela und Gandhi. Doch Panikpanzer ist ihm zu anti. Er demonstriert wie ein Spast von wegen Bildung für alle. Wenn er mit sowas kommt, boxe ich ihm die Brille von der Nase. Er ist immer Brillenträger, dieser dumme Student. Was muss die Uni? Die Uni muss brennen! Genau wie studentische Szenekneipen. Studenten sind Opfer auf Lebenszeit. Student zu sein ist kein gutes Gefühl. Studenten brauchen mehr Studiengebühr. Tja. Was ist die Uni? Die Uni ist nichts. Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was bringt die Uni? Die Uni bringt nichts. Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was ist die Uni? Die Uni ist nichts. Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was bringt die Uni? Die Uni bringt nichts. Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Die Abkürzung für Universität. Studieren ist für mich noch schlimmer als zur Bundeswehr zu gehen. Frieden sicher Leben retten meinetwegen, aber Studenten fehlt das Rückgrat. Sie sind Schreibtischtäter, ihr lebt zusammengerottet in einer billigen Unterkunft. Der Gipfel der Unvernunft, seht nur wie ihr lebt. Ein Laptop, eine ranzige Matratze, ein Schreibtisch, wie peinlich. Wahrscheinlich weint ihr manchmal heimlich. Schreibt Texte über Texte und lest Bücher über Bücher und zu allem Überfluss lest ihr Bücher über Bücher und schreibt Texte über Texte, wie unkreativ. Merkt ihr nicht, dass außer euch kein Mensch so etwas liest, aber nein, denn ihr lebt abgeschottet und zurückgezogen. Ihr wisst nicht mal, was Arbeit bedeutet, ihr Idioten. Was bringt es bitte, diese weltfremden Bücher zu lesen und zu verstehen? Ihr könnt noch nicht mal Glühbirnen wechseln. Was ist die Uni? Die Uni ist nichts. Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was bringt die Uni? Die Uni bringt nichts. Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was ist die Uni? Die Uni ist nichts. Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni. Was bringt die Uni? Die Uni bringt nichts. Fick die Uni, fick die Uni, fick die Uni, fick die Universität! Rosemary, heaven restores you in life. Coming with me through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package, it's the faces in the sand. It's the thought that moves you upward, embracing me with two hands. Right, we'll take you places, yeah, maybe to the beach. When your friends, they do come crying, tell them now your pleasure's set upon slow release. On trial. It took a lifespan, but no cellmate, a long way back. Saying

is so fucking clever. Like start on chewing gum, you know I go hell for leather. I'm on track to be the best one ever. Fuck a label, man, we're killing it, we're doing it better. Won't you blow? So boy, hold on one second. There's just this greedy little prick that I wanna talk to you for a second, man. Would you let me talk to him? Oh, thanks very much, mate. Fuck about, son. I'm the dentist. Take the teeth right out your mouth, son. Your apprentice. I'm the sensei. What's the outcome? I'm that geezer who will bleed you if you don't run. If you do run, then I'll pursue some. You're a soggy bowl of soup on the crouton. You were bouncing off the hoop on the slam dunk. You were soul sucking music on the G-funk. Yes, I'm a G-punk. I make the bass. If you got trash, then come at the subway. I make the NDDMB, I make it help where. I got a big fucking sting like bellboy. Drop bombs and nukes, call me shellboy. Got spaghetti in my head and it's a state of mind. Like I'm fucked up my face, now I'm Frankenstein. Grams flow, I hope that's alright. Cause if it flows that hard, I gotta flow that twice. You think you're so fucking clever. That start that chewing gum, you know I go hell forever. Try to be the best one ever. Fuck a label, man, we're killing it, we're doing it better. Won't you blow? Ren und die Skinner Brothers mit So the Story Goes. Am Wochenende ist das Wir-Festival in Halle zu Ende gegangen und Radio Korax hat ja auch am Freitag und Samstag vor Ort berichtet, wie ihr auch in den Antifa-Nachrichten schon gehört habt. Denn von Freitag bis sogar einschließlich Sonntag, dem Gedenktag an die November-Pogrome von 1938, fand in Halle eine rechte Buchmesse statt. Beim Gegenprotest zur Buchmesse am Samstag war auch der hallische Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel der Partei Bündnis 90 Die Grünen in Sachsen-Anhalt vor Ort. Aus einer Gruppe um eine neurechte Influencerin heraus, die sich unter die Demonstrierenden gemischt hätten, soll ihr Begleiter Striegel mit einem Faustschlag gegen den Brustkorb angegriffen haben. Die Polizeiinspektion Halle ermittelt wegen Körperverletzung, meldet der MDR. Und der mutmaßliche Angreifer selbst streitet das Geschehen ab. Wer war diese Begleitperson, diese Influencerin auch? Was hat es mit einem Video auf sich, was da aufgetaucht ist und welche Entwicklungen gab es allgemein dazu in der Zwischenzeit? Darüber spreche ich jetzt mit Thorsten Hahnel von Halle gegen Rechts, Bündnis für Zivilcourage. Einen schönen guten Morgen, Thorsten, und vielen Dank für deine Zeit. Guten Morgen, danke für die Frage oder für die Möglichkeit, mit euch zu reden. Vielleicht kannst Vielleicht, du wolltest gerade fragen. Genau, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zu Anfang für unsere ZuhörerInnen schildern, wie der Ablauf der Geschehnisse am Samstag war im Zusammenhang mit Striegel, was da zumindest dir zugetragen wurde, beziehungsweise was du jetzt aus der Berichterstattung mitgenommen hast. Ich habe es hier schon so auch versucht, kurz zu schildern. Du hast es eigentlich ausreichend geschildert. Das ist auch das, was ich weiß. Ich war selbst nicht vor Ort. Das ist vielleicht wichtig. Mir geht es jetzt darum, eher so ein bisschen einzuordnen, was da, ja, wie vielleicht auch eine Strategie ist, dann einer möglichen Abwehr und sowas. Ich habe selbst mit Sebastian Striegel relativ schnell am Nachmittag, am Samstag gesprochen. Er hat mir von dem

mit The Pot und wir werfen jetzt auch noch einen Blick in den Pot, zu Deutsch den Kessel Buntes. Ein Blick auf die Veranstaltung und Termine, ein weiterer in diesem Morgenmagazin der Freien Radios. Und wir beginnen mit Halle. Warum eignen sich rechtsextreme Bewegungen in Europa den Begriff christlich an? Welche Ziele verfolgen sie damit und welches Machtpotenzial haben neurechte politische Theologien? Darüber kennt ihr heute in den Frankischen Stiftungen in Halle, Frankeplatz 1, um 18.15 Uhr mehr erfahren im Vortrag Starkes Christentum und neurechte politische Theologien im globalen Kontext. Gehalten wird der Vortrag von der Theologin und Religionswissenschaftlerin Feline Levec aus Erlangen. Und der Blick geht nach Leipzig. Wie im Rahmen der sexuellen Aufklärung als Eltern mit Kindern und Jugendlichen über das Thema Sex reden? Im Flintercafé Lila Ofu in der Eisenbahnstraße 113 heißt es heute um 15.30 Uhr Let's Talk Sex mit einem Input und Austausch für entspannte Gespräche mit Kindern und Jugendlichen zum Thema. Organisiert vom Feministischen Streik Leipzig und unterstützt vom BEKO und Profem LE. Flinter only, aber no gender assumed. Worum dreht es sich heute in Dresden? In der Hanse 3, in der Hansastraße 3, wird heute um 19 Uhr ein Reisebericht aus Lesbos von Johannes Richter von Medico International vorgestellt unter dem Titel Moria und der tödliche Alltag an den Außengrenzen. Dabei soll die Situation in den Lagern, systematische Menschenrechtsverletzungen an den Grenzen und die politischen Hintergründe beleuchtet werden, mit anschließender Diskussion darüber, was dagegen getan werden könnte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich und die Teilnahme ist kostenlos. Ausgerichtet wird die Veranstaltung vom Sächsischen Flüchtlingsrat, dem Buchladen König Kurt und Medico International. Heute um 19 Uhr in der Hanse 3 in Dresden, Moria und der tödliche Alltag an den Außengrenzen. Berlin. In der Regenbogenfabrik in der Lausitzer Straße 22 nähe U-Bahnhof Görlitzer Bahnhof erwartet euch ab 16 Uhr eine Küfer mit anschließender Filmvorführung beim Cinemafest Migrants Tell Their Story. Ab 16 Uhr gibt es bei der Küfer Essen und Kaffee gegen Spende und um 19 Uhr beginnt die Vorführung eines Films, in dem MigrantInnen ihre Geschichten erzählen. Der Eintritt ist kostenfrei, die Toiletten des Cafés sind nicht rollstuhlgerecht, so die Veranstaltenden. Packing all the flavors you need. I got your shit up on your knees. 'Cause it's all about the dog in me. I'm gonna freak in the morning, freak in the evening. Just my name. Need a roughneck brother that can satisfy me. Just for me. If you are the kind of man, just all that kind of girl. I've got a freaky secret everybody says, 'cause we don't give a damn. Sugar Babes mit Freak Like Me mit einem Sample von Gary Newman's Song Two Way Army. Dit war es, liebe Berlinerinnen und Berliner und alle dazwischen und außerhalb, mit dem Morgenmagazin der Freien Radios. Und passend dazu, bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg geht es hier gleich weiter mit der Sendung Welten verbinden zum Kulturland Brandenburg. Zu hören ist ein Gespräch von Christian Müller-Lorenz mit Manja Präkels, Schriftstellerin und Musikerin, sowie mit Stefanie Lubasch, Journalistin und Projektreferentin im Kulturamt des Landkreises Oder-Spree, über die Situation der Kulturarbeit in Brandenburg vom Dezember vergangenen Jahres. Und Radio Blau in Leipzig macht euch musikalisch die Hölle bzw. das Thermostat am Grill heiß. Die Sendungsmachenden von Der Rost brennt von Radio Lotte Weimar sagen dann, das Leben ist zu kurz, um sich auf ein musikalisches Genre festzulegen. Musik aus allen Ecken und Enden und ein brennender Rost. Auf Radio Korax geht es weiter mit der Sendung Indie-Re, dem Independent Radio Exchange mit dem musikalischen Programm verschiedener europäischer Radiosender. Welcher euch da heute auditiv beglücken wird, lasst euch überraschen. Und für mich wenig überraschend steht ja schließlich auch in meinem Moderationsskript, schmeiße ich euch jetzt hier raus mit Radiohead und No Surprises. Ich bin Gunnar und wünsche euch eine schöne Restwoche mit hoffentlich nur guten Überraschungen.